Gefällt mir wie nie, das Glück ist da, seit ich dich nur sah. Weil schon dein Bild, das vor mir steht, lächelnd erfüllt, was ich träum, wärst du hier, dann sag ich leise zu dir, ich liebe dich. Beim ersten Mal, als ich dich sah, da wusste ich, du bist die erste Frau nach meinem Herzen. Es ist mir gleich, ob du mir Glück bringst oder Schmerzen, ich weiß nur eins und das ist, du bist da. Ich liebe dich. Sei still, ich will dich niemals fragen, und was dann? Und wenn von allen Stunden nichts mehr bliebe, als die Erinnerung an unsere Liebe, es ist mir gleich. Was kommt es darauf an? Ich liebe dich.